Der Präsident der Arabischen Republik Syrien, Bashar al-Assad, richtete am 9. März ein Antworttelegramm an Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Er bedankte sich darin bei Kim Jong-un, der Regierung und dem Volk der freundschaftlichen TVRK für den herzlichen Glückwunsch zum 54. Jahrestag der ruhmreichen Revolution vom 8. März in der Arabischen Republik Syrien. Dann schätzte er den prinzipiellen Standpunkt von Kim Jong-un und Führungsgremium der TVRK, den Kampf des syrischen Volkes gegen Terror und für die Verteidigung der Souveränität, Sicherheit und Stabilität des Landes aktiv zu unterstützen, hoch.